Raskolnikow blickte, als jene ihn verlassen hatten, voll Ungeduld und Kummer Nastassja an. Sie aber zögerte, wegzugehen. »Willst du jetzt Tee trinken?« fragte sie ihn. »Nachher. Jetzt will ich schlafen. Lass mich.« Er drehte sich hastig zur Wand. Nastassja ging hinaus. Kaum aber war sie hinausgegangen, als er aufstand, den Haken vorlegte, das Bündel mit den Kleidern, das Rasumichin vorhin gebracht und wieder zugebunden hatte, aufmachte und sich anzukleiden begann. Merkwürdig. Plötzlich schien er völlig ruhig geworden zu sein. Weder das halb wahnsinnige Fantasieren wie vorhin, noch die panische Angst wie in der ganzen letzten Zeit waren vorhanden. Es war der erste Augenblick einer seltsamen, plötzlichen Ruhe. Seine Bewegungen waren bestimmt und klar. Eine feste Absicht lag in ihnen. Heute noch, murmelte er vor sich hin. Er begriff jedoch, dass er noch schwach war, aber eine starke seelische Spannung, die sich bis zur Ruhe, bis zu einer unbeweglichen Idee gesteigert hatte, verlieh ihm Kraft und Selbstbewusstsein. Er hoffte auch, dass er auf der Straße nicht hinfallen werde. Nachdem er sich vollkommen neu angezogen hatte, erblickte er das Geld, das auf dem Tische lag, dachte nach und steckte es in die Tasche. Es waren 25 Rubel. Er nahm auch das Kupfergeld, den Rest von den 10 Rubeln, die Rasumichin für die Kleidung ausgegeben hatte. Dann hob er leise den Haken ab, trat aus dem Zimmer, stieg leise die Treppe hinab und warf einen Blick durch die weit geöffnete Küchentür. Nastassja stand gebückt mit dem Rücken zur Tür und blies die Holzkohlen im Samowar an. Sie hatte nichts gehört. Wer konnte auch annehmen, dass er fortgehen würde? Nach einer Minute war er schon auf der Straße. Es war gegen 8 Uhr, die Sonne ging unter. Es herrschte die frühere Schwüle, aber er atmete gierig diese stinkende, staubige, durch die Stadt verpestete Luft ein. Ihm wurde ein wenig schwindelig. Eine wilde Energie blitzte in seinen fiebrigen Augen auf und sprach aus seinem abgemagerten, gelblich-bleichen Gesicht. Er wusste nicht und überlegte auch nicht, wohin er wollte. Er wusste bloß eins, dass all das heute noch mit einem Schlag sofort beendet werden muss, dass er anders nicht nach Hause zurückkehren werde, weil er so nicht weiterleben will.